Ihr hört das freie Senderkombinat FSK mit dem Sunday Service. Eben gerade hörten wir Xina geschrieben, aber Xina ausgesprochen. Sie kommt aus Berlin, aber wo alle Welt, vor allen Dingen Musiker, gerne nach Berlin ziehen, um so ein bisschen Coolness an den Tag zu legen, macht sie genau das Gegenteil. Hat erst ein Jahr in New York gewohnt und jetzt hat sie sich in London niedergelassen. Ja, und hat gerade eben ihr Debütalbum Xina, selbst betitelt, veröffentlicht. Davon hörten wir den Song Sleek. Bevor es hier weitergeht mit den Konzerttipps, hören wir noch ein bisschen neue Musik, zum Beispiel mit Mai Kung Fu. Zusammengeschrieben in einem Wort, Mai Kung Fu. Das ist der Schweizer Künstler Domi Schreiber. Der macht das schon seit 2008. Musik als Mai Kung Fu, als Ein-Mann-Unternehmen sozusagen. Und hat jetzt aber auch mit Gitarre, Keyboarder und Begleitsängerin, andere Leute mit am Start. Und von seinem aktuellen Album Hier Geist, auch komischerweise zusammengeschrieben, wie hier den Song Liquefied Promises. Promises of a long forgotten dream. Also Mai Kung Fu, ich finde den Namen der Band hier etwas irreführend. Ich würde eher so auf brachialere Musik tippen bei diesem Bandnamen Mai Kung Fu. Aber Domi Schreiber, der Mensch hinter diesem Projekt, macht eigentlich ganz entspanntes Songwriting hier auf dem Album Hier Geist. Und sein Song gerade eben Liquefied Promises zu hören gewesen. Mono Club sind nicht nur alleine, sondern zu dritt im Club unterwegs. Drei Herren aus Hamburg, die auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum so ein bisschen den Beat-Sound mit deutschen Texten, in die Höhe heben. Das machen sie wirklich relativ gut, wie ich finde. Bei dem Song, den wir gleich hören werden, Was muss ich tun, fühle ich mich vom Sound her manchmal so ein bisschen an die frühen Jam erinnert. Thank you. mir, ich schau zu dir, doch leider weiß ich schon, jetzt da wird nix raus. Neben dir dein Freund, er schaut zu mir, ich schau zu dir, er groß und muskulös gebaut, Gesicht künstlich gebräunt. Oh, was muss ich tun, damit du mich willst und nicht ich? Ich sing dies kleine Lied für dich, dann werde ich allein von allen zählen. Was muss ich tun, damit du mich willst und nicht ich? Geschnallt, steht nun vor dir, ich nehme mir drei Schnaps nach Bier und ein Blick, ich bin verknallt. Auf dem Weg zu den Toiletten steh ich vor dir, doch neben mir lächel gequält und sprech dich an, ist da noch was zu retten? Oh, was muss ich tun, damit du mich willst und nicht ich? Ich sing dies kleine Lied für dich, dann werde ich allein. Was muss ich tun, damit du mich willst und nicht ich? Ich sing dies kleine Lied für dich und dann werde ich von dannen ziehen. Von dannen ziehen. Dann lächelst du, nimmst meine Hand, drückst sie ein wenig, sagst, nichts ist für ewig. Du musst jetzt gehen und du gehst, ohne dich noch einmal umzusehen. Nach noch drei Bier geh ich nach Haus, räum vor dir aus, hier meine Taschen aus. Find einen Zettel mit ner Nummer, hab ich mal Glück im Leben. Scheiße, Nummer nicht vergeben. Was muss ich tun, damit du mich willst und nicht ich? Ich sing dies kleine Lied für dich und dann werde ich allein von deinen Zehen. Was muss ich tun, damit du mich willst und nicht ich? Ich sing dies kleine Lied für dich und dann werde ich allein von deinen Zehen. Du wolltest mich, ich wollte dich. Leider war es verdreht, das Schicksal wollte uns nicht. Ich wollte dich. Leider war es verdreht. Das Schicksal wollte uns nicht. Monoclub halten die Mod fahren hoch. Zumindest musikalisch klingt es wirklich so ein bisschen oldschool. Texte natürlich irgendwie mit, sag ich mal, deutschen Texten gewöhnungsbedürftig, aber gar nicht so schlecht. Das Album Monoclub, gerade eben erschienen, Was muss ich tun? Ein Song von diesen, ich weiß nicht, wie viele sind da drauf? 7, 8 Stück oder sowas. So viel sind es nicht, aber immerhin eine ganz runde Geschichte. Von Monoclub, von Musik aus dem Norden, geht's jetzt zu Triska, Musik aus dem Süden. Triska, das sind Heidi und Gary, die beiden kommen aus München und haben gerade mit Get Well Soon eine Platte veröffentlicht. In der lauschen wir mal mit dem Song Royal Wedding. One, two, three, four. Golden carriage. kitchen for my suffering brain. For my suffering brain. Just another hour to make my day. All my sorrows seem so far away. Sure it's because of yesterday, but this little row I did made my day. Made my day. Just another Royal Wedding hörten wir von Triska, einer Band aus München. So, jetzt geht's hier weiter beim Sunday Service auf dem Freien Senderkombinat mit den Konzerttipps. So viel habe ich nicht für euch. Das Sommerloch ist vorhanden, ist da sozusagen. Ja, zwei Bands habe ich anzukündigen. Die erste ohne Musik, weil ausverkauft. Am Mittwoch, den 17. Juni, spielen die Dead Kennedys Jello Biafra. Und zwar in der Großfreiheit 36. Das Konzert schon seit Wochen ausverkauft. Keine Chance, Karten zu kriegen. Stattdessen empfehle ich euch am Freitag den Gang in die Astra-Stube. Dort spielen Binoculars. Und das Ganze ist eine Release-Party zum dritten Album Adapted to Both Shade and Sun heißt dieses. Und die ist wirklich gar nicht so schlecht geworden, die Platte. Hier kommt der Song mit dem Titel Contrails. The night's the best to look at the facts that dissolve in the daylight. Catch a glimpse of the last when the time quite fast drains away into the past. Can I reconcile with the goods that pass by? How can I reconcile with the goods that pass by? Waves, subtle sight in someone's mind. Das war der Song Contrails von Binoculars. Das Projekt wurde 2007 von der Songwriterin und Sängerin Nadja Rüdebusch ins Leben gerufen. Die kommt aus Hamburg und hat jetzt schon inzwischen mit Adapted to Both Shade and Sun ihr drittes Album veröffentlicht. Und ja, Veröffentlichungstermin ist diesen Freitag und findet auch die Release-Party statt in der Astra-Stube. Inzwischen ist das Projekt schon zum Duo erweitert worden. Schlagzeuger Daniel Gedig ist mit dabei, der früher mal bei XA Farflight die Stöcke getrommelt hat und die dem Sound hier ganz gut tun. Das neue Album ist so, ja, so eine Dream-Pop-Geschichte und hat mich so ein bisschen vom Sound her und auch vom Gesang her mal an Leute wie Kendra Smith oder Hope Sandoval, die man bei Opal gehört hat, oder auch ein bisschen an Trish Keenan von der Band Broadcast. Irgendwie dazwischen bewegt sich hier die Stimme von Nadja Rüdebusch und die Platte ist wirklich ziemlich gelungen, wie ich finde. Noch ein Song von Binoculars, Shine and Then Gun. You took something from me. Someone took from me before. You're the explosion of everything I failed to be. Now it's both ruined and restored. It's both anger and charm. Maybe if we're taking our temperatures well, we could have seen the gap in every transfer. Too many mirrors that don't agree. Must be something wrong with my eyes. Many arms that embraced us. Too much shine on the streets while we weeped. Shine and then gone. Binoculars hörten wir mit ihrem Song Shine and Then Gun. Das Album dazu, Adapted to Both Shade and Sun, wird an diesem Freitag veröffentlicht und an diesem Freitag dann auch das Release-Konzert von von der Binoculars in der Astra-Stube. Und das Ganze ist hier an dieser Stelle Konzerttipp der Woche. Einen weiteren Tipp gibt es für Samstag, den 20. Juni. Da spielen Monophonics im Mojo Club. Monophonics kommen aus San Francisco und machen so schön Retro-Soul-Sound auf ihrem Album Sound of Sinning. Hier zum Beispiel La La La Love Me. In the dark, waiting for you, you to say the words that make it all true, true. Wanting the answers through the good, bad, and the hurt, and needing your love for all that it's worth. La La La Love Me, das waren ja die Monophonics. Der Song von ihrem Album Sound of Sinning, gerade eben frisch erschienen im Mai und jetzt bereits auf Tour im Mojo Club spielt diese Band. Am Samstag, den 20.06. aus San Francisco kommen sie, haben schon einige Platten aufgenommen, die alle so ein bisschen nach ja, 60er, 70er Jahre klingen vom Sound her, so ein bisschen mal nach Motown, mal nach Beach Boys, also irgendwie zwischen Pop und Soul und Funk, die Musik, die die Monophonics hier machen. Und da die Platte relativ frisch ist, auch davon gleich noch ein Song hinterher. Der heißt Strange Love. Crayon red. Strange Love hörten wir von Monophonics und die gibt es live. Am Samstag, 20.06. tritt die Band aus San Francisco auf im Mojo Club. Ja, das war's auch schon mit den Konzerttipps. Viel ist nicht los diese Woche. Zwei habe ich gerade mal gehabt für euch. Das Sommerloch leider. Kann ich auch nichts mehr machen, aber mein Gott, das Sommer lässt zwar noch auf sich warten. Vielleicht habt ihr trotzdem schon Lust, die Tage draußen zu verbringen. Hell genug ist es ja immerhin. Mit Odie Davey geht's weiter, einem Singer-Songwriter aus England, der mit Cat Gut Tape vor kurzem eine Platte auf Tomlab veröffentlicht hat. Tomlab, meinert, war so ein Label aus Köln, welches hier beim Sunday Service wirklich rauf und runter lief, weil die viele tolle Platten rausbrachten. Auf einmal war dann irgendwie Schluss, vielleicht weil es irgendwelche Probleme gab beim Label, was Plattenverkäufe und etc. anging. Jetzt ist Tomlab wieder zurück und das ist die erste Platte seit langem von Odie Davey. Hier sein Song Help the Bombardier. Dir und mir und den Werwölfen sangen gerade die Zikaden. Die Zikaden sind eine Band natürlich aus Deutschland, bei deutschen Texten. Na okay, muss nicht so sein, aber in diesem Fall ist es wirklich mal so. Und haben früher anders geheißen, nämlich The Cicada Peace, haben sich jetzt umbenannt in die Zikaden und klingen auf ihrem Album Die neue Landschaft. So ein bisschen wie frühe Flower-Pornos, ein bisschen nach Mutter. Also eine wirklich ziemlich spannende Band, die es hier zu entdecken gibt. Die Zikaden. Ja, und gerade, wie gesagt, ihr Song von mir und dir und den Werwölfen. Der nächste Herr kommt aus Schweden, nennt sich Tiger Lou, aber heißt eigentlich mit richtigen Namen Rasmus Kellermann. Um Tiger Lou ist es in letzter Zeit relativ still geworden. Er war ja relativ erfolgreich vor 4-5 Jahren. Jetzt gibt's aber eine neue Single, Homecoming Number 2. Pouring Das war also Tiger Lou, Homecoming Number 2, seine neue Single. Vom Sound her hat sich da über die Jahre eigentlich nichts getan. Er klingt immer noch wie früher Rasmus Kellermann, ein Mensch aus Schweden. Azalea Banks ist wiederum Amerikanerin, ich glaube irgendwie so New York, die Ecke kommt sie, vielleicht war es auch Miami, auf jeden Fall sicherlich die Ostküste, hat Jahre gebraucht für ihr Debütalbum mit dem Titel Broke with Expensive Taste. Das ist dann auch wirklich jetzt irgendwann mal rausgekommen, obwohl es schon ungefähr jahrelang angekündigt wurde. Und natürlich der Sound jetzt auch so ein bisschen nicht mehr up-to-date, sondern ein bisschen old-school. Old-school ist ja immer relativ positiv in dem Fall, aber so ein bisschen, naja, eher mit negativen Vibes dabei. Aber Vibes gibt es ja auch zu hören auf der Platte. Hier kommt sie mit Soda, Azalea Banks. Used to be your girl. I used to been too busy, but I don't wanna deal with you. Been thinking about the way you treat me right, yeah. It's you and me, but I don't wanna deal with you. Been thinking about the way you leave me right. Soda hörten wir von Azalea Banks von ihrem Album Broke with Expensive Taste, so muss es heißen. Die nächste Dame nennt sich Du Blonde, früher mal unterwegs unter ihrem eigentlichen Namen Beth Jean Sutton. Der hat ausgedient, Du Blonde jetzt das neue, ja, der neue Firmenname sozusagen. Welcome Back to Milk heißt das Debütalbum von Du Blonde und musikalisch ja irgendwie schon ein bisschen strange, was die Dame hier zu bieten hat. Wir hören Mr. Hyde.